Licht. Licht, mehr brauch ich nicht, denn ich lebe, ich lebe, ich lebe von Licht. Brauch ich mich, denn ich lebe allein von der Photosynthese. Wer braucht sowas schon?